Fröhlich, zärtlich, lieblich und klärlich, lustlich, stille, leise, in sänfter, süßer, keuscher seiner Weise. Wach, du minnigliches, schönes Weib, Reckstreck preis dein zarten, stolzen Leib. Schleus auf dein vielichter Öglin klar, taugenlich nimm wahr, wie sich verscharrt der Sterne Gard in der schönen, heitren, klaren Sonne Glanz. Wohlauf zu dem Tanz, machen einen schönen Kranz von schaunen, braunen, blauen, grauen, gel, rot, weiß, Viol, Blümlin, Spranz. Lutzlot, Munzlot, Klunzlot und Zisplot, Wisplot freundlich sprachen aus weidelichen, guten, reinen Sachen. Soll dein Pöschelloch der roter Mund, der sehr mein Herz lieblich hat erzund. Und mich fürwahr tausendmal erweckt, freundlichen erschreckt. Aus Laufes Träm, so ich ergehm, ein so wohlgezierte rote enge Spalt, lächerlich Gestalt, Zendlin weiß darin gezahlt. Trierlich, schmierlich, Fössloch, Rössloch, hält so Fleiß, beidelich gemalt. Wollt sie, sollt sie, tät sie und käm sie, nehm sie meinem Herzen, den sehniggleichen großen harten Schmerzen. Und ein Brustchen weiß darauf gedruckt, secht schlecht so, wär mein Trauren gar verrückt. Wie möcht ein zart säuberlicher Tier lustlicher geziern, das Herze mein an argen Pein mit so wunniglichem, zarten, reinen Lust. Mund, Mundling gekusst, Zung an Zunglin, Brustlin an Brust, Bauch an Bäuchlin, Rauch an Räuchlin, schnell zu Fleiß, allzeit frisch getust.